Ich verstecke mich mal wieder hinter einer Flasche Bier und schau mir alte Bilder an, Bilder von dir und mir. Deine glänzend blauen Augen, oh, sie fehlen mir so sehr. Wieso lässt du mich zurück? Jeder Weg fällt mir so schwer. Wo ist die Zeit nur hingewandert? Gestern glücklich und vereint, heute kalt, hilflos und leer, alles einsam und so allein. Deine Worte waren Trost, dein Verständnis immer hier. Nun sitz ich hier und sehne mich nach dir. In so vielen Lebenslagen gab's die Kraft wieder zurück. Hast gesagt, alles wird besser. Aufgeben gibt es nicht, ich habe deinen Worten geglaubt, volles Vertrauen nur dir geschenkt. Schwere Lasten trage ich, wenn ich an unsere Zeit denk. Eine Frau fürs Leben hatte ich in dir. Wieso bist du nicht mehr da? Wieso bist du nicht mehr bei mir? Du wolltest mich niemals verlassen und nun lässt du mich im Stich. Wieso hast du mich belogen? Du weißt, ich liebe dich. Erzähltest mir Geschichten, wir haben zusammen so viel gelacht. Und jeden Scheißdreck haben wir zusammen durchgemacht. Es war nicht alles Gold, was glänzte, so mancher Tag war nicht ganz leicht. Doch ich hielt dich in meinen Armen, stand immer an deiner Seite. Plötzlich ist das alles nicht mehr, plötzlich wendet sich das Blatt. Plötzlich trittst du nach mir und aus Liebe wurde Hass. Ich hab so manchen Fehler bereut und gezeigt, ich brauche dich. Bitte komm wieder zurück, du weißt, ich lieb nur dich. Fürs Leben hatte ich in dir. Wieso bist du nicht mehr da? Wieso bist du nicht mehr bei mir? Du wolltest mich niemals verlassen und nun lässt du mich im Stich. Wieso hast du mich belogen? Du weißt, ich liebe dich. Eine Frau fürs Leben hatte ich in dir. Wieso bist du nicht mehr da? Wieso bist du nicht mehr bei mir? Du wolltest mich niemals verlassen und nun lässt du mich im Stich. Wieso hast du mich verloren?